Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt pass auf, jetzt dürft ihr euch gleich hinsetzen. Aber bevor ich hinsetze, möchte ich einfach, dass der Heilige Geist zu jemand von euch gerade jetzt spricht. Und zwar, wir haben ja vor einigen Wochen diese Lektion von der Manuela gehabt, unser Zeugnis weitergeben. Ja? Was vorher war, bevor du Jesus kanntest, wie du Jesus kennengelernt hast und was seither ist, seitdem du Jesus kennst. Und das Ganze in 3 Minuten maximal, 2,5 bis 3 Minuten. Und jemand, der sein Zeugnis hier noch nicht gegeben hat, ich habe ja damals schon gesagt, wir wollen immer wieder jemand einfach sein Zeugnis geben lassen, damit wir das auch üben und damit es in diesem Fluss bleibt und so, dass auch die anderen wieder daran erinnert werden, wie das aussieht, sein Zeugnis einfach in so einer beschränkten Zeit einfach so weiterzugeben, sodass es auch draußen in der Welt weitergeben kannst, wenn du mit jemand zu tun hast. Und deswegen einfach lass den Heiligen Geist zu dir sprechen. Wer würde jetzt gerne einfach sein Zeugnis weitergeben, bevor du zu Jesus kamst, wie es war, dann zu Jesus und dann, was sich seither verändert hat. Wer möchte sein Zeugnis geben? Melde dich einfach. Halleluja. Danke, Jesus. Ich habe Ihre Hand noch nicht gesehen. Halleluja. Okay. Du? Okay. Gut, also 3 Minuten. Dann setzt euch einfach hin. Und Conny gibt dir Zeugnis. 3 Minuten. Wie gesagt, wir schauen auf die Uhr. So lange brauchst du gar nicht. Okay. Ja, gut, das schauen wir mal. Na, ist ja gut. Aber wart, bis alle sitzen. Okay. Genau, warte, ich schalte es dir an. Ich an Dieter das Mikro. So. Ja. Okay, also Conny gibt dir Zeugnis, wie sie zu Jesus gekommen ist. Wir schauen auf die Uhr. 1:08. Gut. Also eigentlich gibt es nicht so viel zum Erzählen. Ich bin eigentlich in dem Ganzen aufgewachsen und habe dann aber mal eine Zeit lang hat mir was gefehlt und habe mich in der Esoterik bewegt. Und habe immer gedacht, da fehlt was, da fehlt was, da fehlt was. Ich wusste nie, was fehlt. Und irgendwann bin ich durch verschiedene Umstände hier in die Gemeinde gekommen und irgendwann habe ich gemerkt, dass Jesus fehlt. Und was hat sich seither verändert? Das ist der 3. Part. Ach so. Jetzt hast du erst Jesus gefunden. Das ist ganz langsam gegangen. Es verändert sich eigentlich immer noch was. Hoffentlich. Ich bin freier geworden, ich bin offener geworden. Ich kann mehr besser mit den Menschen umgehen, wie sie es vorher kennen. Viele Sachen tangieren mich nicht mehr, die mich früher jenseitsmäßig aufgeregt haben, wo ich in der Decke gelandet bin. Sogar jenseitsmäßig, ja, wow. Absolut. Das ist heftig. Ist schon bei dem Jenseits gelandet. Also ich muss wirklich sagen, es gibt wirklich Sachen, die mich früher so geärgert haben, dass ich 3 Tage Wut getan. Und jetzt denke ich vielleicht noch 2 Minuten drüber nach und sage, damit. Halleluja, Amen, das ist stark, Halleluja, preist den Herrn, Amen, das ist eine super Veränderung, wow. Früher 3 Tage wütend, jetzt nur noch 2 Minuten drüber nachdenken, das ist schon eine Veränderung, Halleluja, preist den Herrn. Also, du bist daran erinnert, so gibst du dein Zeugnis. Wie war es, bevor du mit Jesus unterwegs warst, dann hast du Jesus kennengelernt und was hat sich seitdem verändert? Die da dabei waren in der Stunde, ihr habt ja euer Zeugnis auch notiert, die Manuela hat uns ja angeleitet, auch das Zeugnis zu notieren. Schau einfach immer mal wieder drauf und aktivier das. Und dann das nächste Mal und das übernächste Mal und so weiter werden wir immer wieder jemand die Gelegenheit geben, sein Zeugnis zu geben. Es spielt auch keine Rolle, weißt du, wenn jetzt so wie bei Conny, du vielleicht jetzt nie total, also gut, sie war in der Esoterik, das ist ja auch schon mal recht, nicht unbedingt christlich, aber selbst wenn du damit aufgewachsen bist, gibt es trotzdem Dinge in deinem Leben, entscheidende Punkte, wo du wirklich, wo es einen Durchbruch gegeben hat in deinem Leben, wo du einfach gemerkt hast, jetzt bin ich auf eine neue Stufe gekommen. Und dann erzählst du einfach das. Ja? Und also so, ich glaube, jeder hat ein Zeugnis, verstehst du? Du musst nicht ein Ex-Junkie sein, um ein Zeugnis zu haben. Das will ich damit sagen. Ja? Oder ein früherer Mörder oder was auch immer. Oder Mafia-Boss oder sonst irgendwas. Halleluja. Preis den Herrn. Super. Okay, ihr Lieben. Dann lasst uns in der ersten Stunde weitermachen beim Thema Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes. Wir sind bei Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes und da sind wir beim 2. Hauptpunkt, eine wesentliche Grundlage für den Dienst in der Herrlichkeit Gottes oder aus der Herrlichkeit Gottes. Eine zweite Grundlage, wichtige Grundlage neben dem Wort Gottes, das in sich selbst schon die Kraft hat, zu verwandeln. Das zweite wesentliche Tool sozusagen, das Gott uns gegeben hat, um Menschen zu transformieren und um die Kraft des Himmels hier auf der Erde sichtbar werden zu lassen, ist die Salbung. Also sag nochmal zu deinem Nachbarn, die Salbung. Die Salbung ist Gottes übernatürliche Kraftbefähigung auf Menschen, um anderen Menschen zu dienen und ihr Leben zu verändern. Das ist die Salbung. Gottes übernatürliche Kraftbefähigung auf Menschen. Die Salbung ist immer gebunden an Menschen. Die Salbung ist nicht einfach nur ein Fluss, der irgendwo im Raum fließt, sondern die Salbung ist immer in Verbindung, setzt sich immer frei in Verbindung mit Menschen, beziehungsweise genauer gesagt eigentlich nicht Menschen ist das richtige Wort, sondern mit Söhnen. Amen. Weil ihr habt ja schon gelernt, dass Söhne eigentlich keine normalen Menschen mehr sind. Ja. Amen. Also sagt man seinem Nachbarn, du bist nicht mehr ganz normal. Halleluja. Die Salbung wiederum, die auf Jesus war und die sich durch seine Auferstehung und seine Himmelfahrt und dann die Sendung des Heiligen Geistes auf den Söhnen und Töchtern freigesetzt hat. Die Salbung ist der Schlüssel, um diese unterschiedlichen Gaben des Geistes, von denen in der Bibel die Rede ist, zu aktivieren. Das heißt, alle Gaben, die Gott gegeben hat, sind übernatürliche Gaben durch die Salbung, weil die Salbung dem Kern nach übernatürlich ist. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, wir dürfen nicht diese Unterscheidung machen zwischen natürlichen und übernatürlichen Gaben. Das gibt's aus der Sicht Gottes nicht. Wenn du ein Gesalbter bist, dann hast du nur Übernatürliches. Ja, dann hast du nur übernatürliche Gaben. Du hast vielleicht vom Natürlichen her auch Gaben mitbekommen, aber auch deine natürlichen Gaben werden durch die Salbung übernatürlich. Amen. Weil du nämlich ein Übernatürlicher bist in Christus. Ein Christusmann ist ein Übernatürlicher. Eine Christusfrau ist eine mit Kraft Gesalbte, weil das heißt Christus. Und somit ist sie eine Übernatürliche. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, du bist ein Übernatürlicher oder eine Übernatürliche. Die Bibel hat unterschiedliche, oder in der Bibel findest du im Neuen Testament unterschiedliche Listen von geistlichen Gaben, die aber in keiner Weise einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, habe ich schon gesagt, ist ganz wichtig. Ja, also man kann nicht sagen, okay, es gibt nur genau die Gaben, so wie es in der Bibel genau drinstehen, sondern es gibt noch viel mehr Gaben, die Gott übernatürlich durch seine Salbung gebrauchen möchte oder hervorbringen möchte im Leib Christi. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott schon wesentliche Aspekte seiner Gabenvielfalt ins Wort hineingelegt hat, um uns einfach eine Vorstellung zu geben. Nur wir dürfen nicht glauben, dass die Listen an sich vollständig sind, zumal jede Liste wieder ein bisschen anders sortiert ist und jede Gabenliste, also zum Beispiel 1. Korinther 12, wieder anders ist wie Römer 12 und so weiter. Also es sind unterschiedliche Aspekte jedes Mal wieder drin. Aber was interessant ist vor allen Dingen, ist das, dass Paulus völlig unbekümmert Gaben, die wir von unserem Verstandesdenken jetzt, also von unserem, ich sag mal, von unserem griechisch geprägten, aufklärungsgeprägten Denken her, eher einfach als natürliche Gaben einordnen würden, dass er die einfach so mittendrin zwischen Gaben, die wir als absolut übernatürlich jetzt wieder einordnen würden, mittendrin aufführt. Also zum Beispiel zwischen Heilungsgaben und Wunderwirkungen führt er plötzlich zwischendurch die Gabe der Hilfeleistung auf. Als Beispiel. Ja? Und somit will uns das Wort Gottes, will uns Paulus damit zeigen, dass eben auch solche Gaben wie die, die wir manchmal denken, naja gut, das kann ja jeder, Hilfeleistung kann ja jeder, dazu muss man ja nicht besonders von Gott gesalbt sein oder so. Weil, verstehst du, wenn Gott Gaben in seinem Leib setzt, dann sind alle diese Gaben übernatürlich. Wir haben nur übernatürliche Ordner. Amen. Wir haben nur übernatürliche Büchertisch. Frauen haben wir vor allen Dingen, glaube ich. Ja? Aber es können auch Männer werden. Amen. Wir haben nur übernatürliche, im Leib Christi gibt es nur übernatürliche Gaben, weil der Leib Christi im Kern übernatürlich ist. Amen. Durch die Salbung wird alles übernatürlich. Du kannst vielleicht sagen, ja, ich habe vom Natürlichen her Beispiel, vom Natürlichen her habe ich einfach eine Gabe der Leitung, das mag sein. Aber in dem Moment, wo du diese Gabe der Leitung, die du im Natürlichen vielleicht hast, Gott hingibst, wird diese Gabe übernatürlich. Sie wird dann geistlich. Du wirst dann ein geistlicher Leiter. Weißt du, das ist ein Riesenunterschied zwischen einem geistlichen Leiter und einem natürlichen Leiter. Der natürliche Leiter weiß, wie er dich oder eine Gruppe von Menschen vom Punkt A nach Punkt B führen kann. Wobei Punkt A genauso natürlich ist wie Punkt B. Verstehst du? Ob du jetzt beim, was weiß ich, im Sport als Beispiel den ersten Platz machst bei der WM als Fußballteam oder ob du den dritten Platz machst, beides ist natürlich. Amen. Hat zunächst mit übernatürlich nichts zu tun. Da sagst du, ja natürlich, unsere Nationalmannschaft spielt übernatürlich, mag sein, aber je nachdem, wie man sieht. Aber letztendlich ist es eine natürliche Sache. Durch natürliche Methoden werden Leute von einem natürlichen Punkt A zu einem aus ihrer Sicht besseren natürlichen Punkt B gebracht. Ein geistlicher Leiter aber ist ein Leiter, der Menschen von einem noch nicht so stark übernatürlichen Punkt zu einem übernatürlicheren Punkt in ihrem Leben führt. Das heißt, der sie in den Bereich des Geistes hineinführt. Amen. Heraus aus dem Bereich des Natürlichen oder gar des Fleisches, hinein in den Bereich des Geistes, sprich in den Bereich der Herrlichkeit, in den Bereich Gottes. Das ist ein geistlicher Leiter. Deswegen heißt es geistliche Leiter. Geistliche Leiter sind nicht einfach nur ein Amt, weil jemand studiert hat oder von irgendeiner Denomination eingesetzt worden ist, sondern ein geistlicher Leiter ist im Kern ein Leiter, der Leute geistlich führt. Das heißt, in die Dinge des Geistes hineinführt. Amen. Und dazu braucht es eine übernatürliche Befähigung, sprich eine Salbung zunächst mal und dann auf der nächsthöheren Ebene eigentlich, um wirklich in den Bereich des Geistes hineinzuführen, braucht es letztendlich dieses Herrlichkeitsleben. Amen. Aber da kommen wir dann noch auch das nächste Mal dann nochmal dazu, weil das ist sozusagen der noch übergeordnete Bereich. Ja, jede Gabe des Geistes wird übernatürlich durch die Salbung. Oder nicht jede Gabe des Geistes ist sowieso übernatürlich, aber jede Gabe, die du hast im Natürlichen, wird übernatürlich durch die Salbung, aber durch das Leben in der Herrlichkeit, durch die Herrlichkeit Gottes, wird es nochmal auf eine ganz andere Ebene katapultiert. Amen. Das nur schon mal als kleine Vorschau. Ja. Aber es ist wichtig, verstehst du? Das heißt, mit anderen Worten, in dem Maße, wie du Gott deine natürlichen Gaben hingibst, werden diese Gaben durch die Salbung und durch die Herrlichkeit Gottes, man könnte so sagen, übernatürlich veredelt oder übernatürlich durchdrungen. Veredelt ist noch zu wenig, sie werden eigentlich übernatürlich umgestaltet, sie werden ganz anders. Amen. Weil das Natürliche und das Übernatürliche ist einander entgegengesetzt. Paulus schreibt es in Römer 8, Vers 5, sagt er, die Gesinnung des Fleisches ist Leben, ist Tod, die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Und er sagt, die beiden Gesinnungen können nicht miteinander, sie widersprechen sich, sie widerstreiten einander, sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Amen. Das heißt, mit den Methoden, wie du in der Welt draußen Menschen leiten kannst von A nach B, mit den Methoden kannst du im Bereich des Geistes gar nicht leiten. Amen. Das ist eine ganz andere Ebene. Das heißt, Gott führt dich heraus aus diesem Verständnis des natürlichen Menschen, das gerade hier in Europa ganz stark natürlich geprägt ist, auch vom griechischen Denken, von der Aufklärung her und so weiter, dem ganzen griechischen Verstandesdenken her. Er führt dich raus aus dieser Ebene und er führt dich hinein in eine andere Art zu denken. Ich sag mal, ein übernatürliches Denken. Weil ein übernatürliches Denken ist nochmal was völlig anderes als ein natürliches Denken. Der natürliche Mensch sieht die natürlichen Begrenzungen, der natürliche Mensch sieht die natürlichen Möglichkeiten. Der übernatürliche Mensch sieht ganz anders. Er sieht das Wort Gottes, er sieht im Wort Gottes, das heißt, alles ist möglich dem, der da glaubt zum Beispiel. Für den übernatürlichen Menschen gibt es kein Ich kann nicht oder geht nicht oder versuchen wir es mal. Auch das gibt es nicht im Übernatürlichen. Sondern im Übernatürlichen gibt es nur, Gott sagt's, also ist es so, also läuft es so. Amen. Und so werden deine Gaben übernatürlich, indem du sie Gott gibst. Deswegen sage ich auch immer zu jedem, der sagt, ja, wie komme ich in meine geistlichen Gaben hinein? Sage ich immer, ja, fang einfach irgendwo an. Sagst du, ja, ich habe total Heilung auf dem Herzen, aber es ist kein Platz im Heilungsteam frei. Dann sage ich, ja gut, dann fang woanders an. Dann fang im Ordnerdienst an oder fang im Kinderdienst an oder fang irgendwo an, weißt du? Ja, aber ich möchte im Übernatürlichen aktiviert werden. Ja, genau deswegen. Du wirst im Übernatürlichen aktiviert in dem Moment, wo du deine Gaben der Salbung, der Herrlichkeit Gottes, Gott selber zur Verfügung stellst. In dem Moment wirst du aktiviert, automatisch. Du kommst in ein Umfeld hinein, das übernatürlich funktioniert. Wir haben hier bei Glory Life haben wir eine Kultur des Übernatürlichen. Das heißt, wir kultivieren das Übernatürliche in allen Bereichen, verstehst du? Wir lassen gar nicht erst zu, dass in irgendeinem Dienst irgend so ein natürlicher Trott Einzug hält. Amen. Wo jeder einfach, okay, vom Natürlichen her schon weiß, wie es geht und das haben wir schon immer seit 30 Jahren so gemacht und so machen wir es immer weiter und da haben wir unsere Prinzipien und und ich habe da auch einen Bibelvers dazu, der es begründen kann und so weiter und so fort. Verstehst du? Natürlich kannst du für alles einen Bibelvers finden, mit dem du was begründen kannst, aber du kannst manches auch anders begründen oder manches andere auch begründen. Also das ist immer so eine Sache, verstehst du? Im Endeffekt geht es darum, wirklich diese Kultur der Abhängigkeit von Gott zu kultivieren. Amen. Das ist das Gegenteil zur religiösen Kultur. Religiöse Kultur baut Gott ein, aber ist nicht abhängig von ihm. Also eine religiöse Gemeinde würde genauso weiter funktionieren, wenn der Heilige Geist sich morgen verabschieden würde. Im Kern ist es so. Ne? Würde man gar nicht merken, verstehst? Wenn eine Gemeinde oder eine Bewegung oder was religiös aufgebaut ist, auf religiösen Prinzipien basiert, dann kannst du den Heiligen Geist das übernatürliche Wirken abziehen und es geht einfach so weiter, verstehst? Ein Dienst, der eine Kultur des Übernatürlichen kultiviert hat, wenn der Heilige Geist geht, dann bricht alles zusammen. Weiß den Herrn, dass er nicht geht. Amen. Sag mal. Ja, was hat er gesagt? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Also, der Heilige Geist geht nicht, verstehst du? Aber Menschen bauen sich Sicherheiten und sie denken, wenn sie sich eine Sicherheit bauen, in der sie den Heiligen Geist nicht brauchen, dann kann ihnen nichts mehr passieren. Amen. Weil, warum auch immer, ja, der Heilige Geist könnte sie ja mal verlassen oder so. Also brauchen wir eine Sicherheit. Aber das Problem ist, in dem Moment, wo du Sicherheit baust, beginnt dich der Heilige Geist zu verlassen. Weil er sagt, na, brauchst mich ja nicht mehr, was soll ich da? Amen. Der Heilige Geist kommt nur dahin, wo er gebraucht wird. Verstehst du? Der Heilige Geist ist nicht dafür da, um deine natürlichen Pläne zu segnen. Deine menschlichen Pläne einfach abzunicken. So. Das ist nicht so ein Abnicker. Ach ja, machen Sie wieder das. Gut, klingt gut, ja. Ja, diese Veranstaltung klingt gut. Segnen wir. Verstehst du? Das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht ein Abnicker für unsere natürlichen Pläne, sondern der Heilige Geist ist tatsächlich manchmal ein Durcheinanderbringer unserer natürlichen Pläne. Aber vor allen Dingen ist er einer, der uns auf eine andere Ebene führt, wo es gar keine natürlichen Pläne mehr gibt, sondern wo alles wirklich aus der Salbung und aus der Herrlichkeit Gottes heraus geboren ist. Und somit sind alle diese Gaben, verstehst du, egal, ich nenne einfach mal die Gaben, die Römer 12, Vers 7 bis 8 insbesondere auflistet und die wir gemeinhin dann auch als Gaben sehen, ja, das kann man auch im Natürlichen haben, ja, da wird zum Beispiel genannt die Gabe der Hilfeleistung, haben wir schon gesagt, dann wird genannt die Gabe der Lehre als Beispiel, ja, du kannst Lehrer sein, ja, im Natürlichen, aber das hat mit der Gabe der Lehre im Geist noch relativ wenig zu tun, Amen, die Gabe der Lehre im Geist ist eine übernatürliche Kraftbefähigung von Gott. Du kannst eine natürliche Lehrgabe haben und in dem Moment, wo du die Gott hingibst, kann die zu einer übernatürlichen Geistesgabe werden. Aber es kann sogar auch sein, dass du im Natürlichen gar keine Lehrgabe hast, aber in dem Moment, wo du in den Geist hineingehst, hast du eine übernatürliche Lehrgabe. Amen. Manchmal sind die geistlichen Gaben deinen natürlichen Gaben geradezu entgegengesetzt. Ja? Ich meine, es ist ja schon auch ein bisschen Humor, wenn du schaust, wie Gott die Leute in der Bibel berufen hat. Ich meine, Petrus, den ungebildeten Fischer, ja, der von Theologie, von Bibel, Wissen und so weiter sicher nicht derjenige war, der am meisten Ahnung hatte, aber ausgerechnet den sendet er zu den Juden, ja, die sich am allerbesten in der Bibel auskennen und die total gelehrt sind. Und Paulus, den gelehrten Juden, der sich besser als jeder Rabbi und Pharisäer in der Bibel auskennt, der sagt, hey, du gehst mal zu den Heiden. Das ist interessant. Das ist genau, kannst du sehen, das ist genau entgegengesetzt. Weißt du, damit war Paulus als dieser eingefleischte Jude, der er ja war, ich meine, er war ja ein Pharisäer von klein aus in den Geboten gelehrt und so weiter, damit war Paulus vollkommen abhängig von Gott, wenn er bei den Heiden war. Was mache ich jetzt? Ja, meine Güte, die essen alles so komisches Fleisch und Schwein und Götzenopfer und hu hu hu und was. Was mache ich jetzt? Verstehst? Und Petrus, der darin gar nicht so genau gelehrt war, ja, den mutet er den Juden zu. Das heißt, er hat auch ein kleines Fleisch derer konfrontiert, denen gepredigt wurde. Ich meine, eigentlich hätte es ja mehr Sinn gemacht, jemand eher Einfaches zu den Heiden zu schicken, theologisch eher Einfaches, und jemand Gelehrtes zu den Juden, aber. Oh, Tiefe der Weisheit Gottes. Amen. Das heißt, manchmal ist es tatsächlich so, dass Gott im Geist dein ganzes Gabenspektrum nochmal völlig durcheinander bringt. Ja? Und das, wie du die Dinge siehst, du sagst, die Gabe der Hilfeleistung habe ich ganz bestimmt nicht. Ich bin ein Prediger. Aber vielleicht stellst du fest, dass gerade deine Gabe zu predigen vielleicht eigentlich im Kern eine Gabe der Hilfeleistung ist, dass Gott es als Hilfeleistung gebraucht. Für andere Dienste zum Beispiel. Ja? Also Gott kann all deinen Gaben nochmal einen völlig anderen Drive geben. Das will ich dir damit sagen. Ja? Oder die Gabe, was haben wir noch? Die Gabe der Diakonie, Diakonia steht da. Ja? Die Gabe, es heißt hier, im Deutschen heißt es die Gabe des Dienens. Ja? Also Diakonia heißt ja im Griechischen eigentlich dienen. Aber was gemeint ist, ist insbesondere dieser praktische Dienst an anderen Menschen. Ich meine, jeder von uns ist dazu berufen, zu dienen, richtig? Amen? Jeder. Halleluja. Sag mal, ich bin ein Diener. Amen. Ihr Diener. Jeder ist berufen, zu dienen. Aber es gibt besondere Gaben im Praktischen, anderen Menschen zu dienen, genauso wie es besondere Gaben gibt, im Geistlichen anderen Menschen zu dienen. Wobei beide Gaben trotzdem übernatürlich sind. Amen. Also gerade in der Urgemeinde war es ja so, da gab es ja diesen Punkt in Apostelgeschichte 6, wo die Apostel haben gepredigt, Wunder getan und so weiter. Und nebenher haben sie sich auch noch darum gekümmert, dass jeder genug zu essen hat und so weiter. Und irgendwann haben sie festgestellt, es geht gar nicht. Wir können uns nicht einerseits um diese praktischen Dinge die ganze Zeit kümmern und gleichzeitig noch Wunder tun und predigen und was weiß ich, machtvolle Taten und so weiter. Das funktioniert nicht. Wir müssen das aufteilen. Und dann haben sie sogenannte Diakone berufen. Amen. Die dann zuständig waren für diese natürlichen, praktischen Dinge. Waren die deswegen jetzt natürlicher von ihrer Berufung her, diese Diakone? Nein. Es war nur eine andere Gabe. Wenn du genau hinschaust, der Philippus zum Beispiel war ein Diakon, ja. Der Stephanus war ein Diakon. Das waren zwei gewaltige, übernatürliche Männer Gottes. Ich meine, Philippus, als er dann losgelassen war, in der Verfolgung in Jerusalem nach Samaria kam, hat ganz Samaria aufgemischt, ja. Ein Diakon. Amen. Der eigentlich für das Bedienen der Tische eingesetzt war, war vollkommen im Übernatürlichen unterwegs. Ich meine, Stephanus sah den Himmel offen und so weiter. Ja, also der war vollkommen im Übernatürlichen unterwegs, verstehst du? Also denke nie, mach nie diese Unterscheidung, weder zwischen natürlich und übernatürlich, noch zwischen höher und niedriger. So nach dem Motto, ja, ich bin zu höherem berufen und deswegen fange ich unter Heilungsdienst gar nicht erst an. Weißt du, das ist ein völlig falsches Denken. Wer sagt denn, dass Heilungsdienst über Hilfeleistung ist? Das steht nirgendwo in der Bibel. Wer sagt denn, dass Wunderwirkung Diakonie ist? Verstehst du? Wer sagt das? Niemand. Ja? Er sagt, alles geschehe aus Liebe, sagt Paulus. Ne? Alles geschehe aus Liebe. Durch die Liebe wirksamen Glauben. Und damit gewinnt es seinen Wert. Durch die Salbung, durch die Herrlichkeit Gottes gewinnt alles seinen Wert. Durch die Frucht, die hervorkommt, ist immer übernatürlich. Die Frucht ist immer eine Frucht des Geistes, die hervorkommt. Ob du jetzt in der Diakonie arbeitest, ob du in der Hilfeleistung arbeitest oder im Heilungsdienst oder im Predigtdienst oder im prophetischen Dienst oder wo auch immer, das spielt keine Rolle. Amen. Entscheidend ist nur, dass du dich Gott hingibst mit all dem, was du hast. Und dass du das, was du hast, übernatürlich übernehmen lässt. Ja? Genauso die Gabe der Ermahnung. Das ist auch eine interessante Gabe. Ne? Halleluja. Gabe der Ermahnung. Ja, da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten. Aber es hilft dir vielleicht, wenn ich dir sage, dass dieses griechische Wort, das in der Elberfelder Bibel mit Ermahnung übersetzt wird, eigentlich im Kern bedeutet Ermunterung. Ja? Das heißt, es ist durchaus positiv gemeint. Ja? Das heißt, ein positives Ermuntern. Es ist nicht die Gabe der Kritik. Amen, die gibt's gar nicht. Die Gabe der Kritik gibt's im Geist nicht. Es gibt eine Gabe der Ermunterung, ja, der manchmal auch der Ermahnung im Sinne von, hey, komm da raus aus dem Negativen und fang an im Glauben zu sprechen oder fang an im Glauben zu bekennen oder wie auch immer. Das ist die Gabe der Ermahnung, ja. Und das ist eine übernatürliche Gabe, die extrem wichtig ist, ja. Wie viele von euch zum Beispiel können sagen, wow, an einem bestimmten Punkt in meinem Leben, was irgendjemand zu mir gesagt hat, und das war vielleicht gar nicht ein Pastor oder irgendjemand sonst oder ein fünffältiger Diener, aber irgendjemand hat ein Wort zu mir gesagt, etwas zu mir gesagt und dann hat sich in dem Moment bei mir alles verändert und plötzlich habe ich alles ganz anders gesehen und es hat mir so weitergeholfen. Wer kann das sagen? Wow, schaut mal, siehst du? Also offensichtlich ist diese Gabe sehr wirksam. Amen. Und offensichtlich ist diese Gabe überall im Leib Christi verteilt. Und offensichtlich ist diese Gabe übernatürlich. Amen. Halleluja. Was haben wir noch? Die Gabe, das ist eine interessante Übersetzung in Römer 12, heißt es die Gabe des Mitteilens. Der mitteilt soll in Einfalt mitteilen. Das ist eine wirklich heiße Übersetzung. Was hier eigentlich steht, vom Griechischen her ist, Mitteilung heißt in dem Fall eigentlich geben. Also wer gibt, soll es in Aufrichtigkeit tun. Das ist gemeint. In Geradheit. Ja, also im Gegensatz zum Beispiel zu Hananias und Sapphira, die haben gegeben, die haben ihren Acker verkauft und haben einen Teil gegeben, was nicht das Problem gewesen wäre, hätten sie ja machen können, nur haben sie es nicht in Aufrichtigkeit getan, weil sie nämlich behauptet haben, sie hätten alles gegeben. Das haben sie aber nicht. Es wäre in Ordnung gewesen, verstehst du? Sie hätten den Teil geben können, wäre kein Problem gewesen, aber es war nicht aufrichtig, weil sie behauptet haben, sie haben alles gegeben. Also es gibt spezielle übernatürliche Gaben offensichtlich des Gebens. Es gibt Leute, die Gott beruft im Leib Christi ganz spezifisch, um den Leib Christi zu finanzieren. Amen, das glaube ich. Halleluja, vielleicht bist du so jemand. Ich weiß es nicht, verstehst du? Es ist vielleicht nur noch nicht aktiviert. Ich glaube, dass Gott im Leib Christi manchen Geschäftsideen geben wird oder gibt, ja, die so viel Wohlstand kreieren, ja, dass du tatsächlich die nächsten 10 Gemeindezentren, die Gott bauen will, finanzieren kannst. Warum nicht? Verstehst du? Eine Idee. Ich weiß nicht, habe ich es hier in der Schule mal erzählt von der Frau, die die Pissoirs immer gereinigt hat, die Klos gereinigt hat, die Putzfrau und dann hat Gott ihr diese Idee gegeben mit dieser Fliege auf der Schüssel, ja, und bis heute gibt's immer noch diese Fliegen auf den Schüssel, also auf den Urinalen, ja, als Zielmarke für die Männer und nur diese Idee hat diese Frau zur Millionärin gemacht. Nur diese Fliege. Ich meine, weißt du, das kann sowas Kleines sein und es macht jetzt, ich meine, da gibt es so viele Ideen, verstehst du? Ich meine, die meisten großen Milliardäre heutzutage, die hatten nur irgendeine kleine Idee und dadurch sind sie reich geworden. Amen. Was ist mit der Fliege? Nee, okay. Das kann man nicht sagen, gut. Also glaube ich, gemäß der Bibel, dass Gott tatsächlich Leute übernatürlich in diesem Bereich begabt. Heißt es jetzt, dass es manche gibt, die geben und andere, die geben nicht? Ist genau das gleiche wie bei der Diakonie. Gibt es manche, die dienen und andere, die dienen nicht? Ich meine, jeder von uns hilft mal jemand beim Umzug. Zum Beispiel. Oder? Jetzt wird es ganz still. Was? Ich? Verstehst du? Jeder von uns besucht mal jemanden im Krankenhaus oder besucht Leute im Altersheim oder was auch immer. Jeder von uns macht es, aber es gibt eben spezielle Dienste, die nochmal ganz spezifisch was in bestimmte Bereiche haben. Und so ist es auch mit dem Geben. Es gibt spezielle Dienste, die Gott einfach in eine bestimmte Richtung lenkt, spezielle Gaben, die Gott verteilt im Leib Christi. Was aber nicht heißt, dass nicht jeder an allem Anteil hat. Und das ist ja sowieso nochmal ein Grundprinzip, was ich dir in Bezug auf alle Gaben nochmal ans Herz legen möchte. Jede Gabe, an jeder Gabe, die im Leib Christi verteilt ist, hat jedes Glied des Leibes Christi in irgendeiner Form Anteil. Verstehst du? Paulus sagt, alle sollen weissagen. Sind deswegen alle Propheten? Nein, aber alle sollen weissagen. Jeder soll die Kranken heilen. Ich meine, Markus 16 ist eindeutig, diejenigen, die glauben, werden die Kranken heilen. Also gibt es irgendjemanden, der nicht die Kranken heilt? Nein, gibt es nicht. Trotzdem gibt es spezifische Gaben und Salbungen drüber hinaus. Amen. Das will ich dir damit sagen. Und genau das Gleiche gilt im Bereich Ermunterung oder im Bereich Lehre oder im Bereich Geben oder Barmherzigkeit ist noch so eine Sache. Barmherzigkeitsdienst, dich spezifisch den Schwachen zuzuwenden, übernatürliche Barmherzigkeit, um Menschen, zum Beispiel Prostituierten oder Obdachlosen oder wem auch immer, der in Not ist oder Drogenabhängigen, dich spezifisch zuzuwenden durch spezielle Dienste. Ja, das sind spezifische Salbungen, die Gott gibt. Und genauso ist aber trotzdem natürlich jeder aufgerufen, dem Drogenabhängigen zu helfen, wenn er das kann. Verstehst du? Und wo es möglich ist. Oder jemand, der obdachlos ist oder wie auch immer, wenn es eine Möglichkeit dafür gibt. Verstehst? Also, es sind alles Gaben, die im ganzen Leib sind und trotzdem gibt es spezifische Gaben. Und völlig unabhängig, und ich habe dir jetzt spezifisch, das vielleicht noch, ich habe dir spezifisch jetzt diese Gaben mal rausgegriffen, die wir normalerweise nicht als erstes auflisten, wenn es um die Gaben geht. Meistens in charismatischen Kreisen, wenn die Gaben des Geistes die Rede ist, wird als erstes mal gesagt, okay, Sprachenrede, Auslegung der Sprachenrede, Prophetie, Wort der Erkenntnis, Gabe der Unterscheidung, was haben wir noch, Wort der Weisheit, Heilung, Wunderwirkung, Glauben. Das sind diese neuen Powergaben sozusagen, ja, Powergaben. Ja, wie wenn die anderen jetzt nicht powervoll wären, ja, verstehst? Aber das sind die Sachen, die man gemeinhin immer so ein bisschen weiter oben ansetzt. Ist aber verkehrt, ja. Sondern wichtig ist, dass wir alles auf der gleichen Ebene der geistlichen Gaben sehen. Für alles gibt es Salbungen und somit ist alles übernatürlich. Amen. Und es macht jeden Unterschied der Welt. Weißt du, du kannst einen sozialen Dienst machen in der Welt. Es gibt ja Sozialstationen, es gibt Altenheime und so weiter. Es ist ein sozialer Dienst. Aber deswegen ist es noch lange nicht übernatürlich und noch lange nicht gesalbt und noch lange nicht göttlich. Amen. Aber wenn du es in der Salbung tust, ich meine, vielleicht ist es sogar dein Beruf, vielleicht bist du Altenpfleger vom Beruf oder Krankenschwester oder was auch immer, verstehst du? Wenn du jetzt als Sohn oder Tochter Gottes das auch noch zum Beruf hast, was passiert dann erst, wenn du unter die Salbung kommst? Amen. Dann wirst du ein ganz spezieller an deinem Platz. Dann wirst du nämlich ein Übernatürlicher. Oder im Kindergarten, dann bist du ein übernatürlicher Kindergärtner. Das ist was völlig anderes, ja, als ein Natürlicher. Amen. Ja, genau. Verstehst? Oder Musiker oder was auch immer. Weißt du, du musst es so sein, dein ganzes Leben ist eine Gabe Gottes an diese Welt. Schau, so wie Jesus als Erstgeborenen, als Gabe Gottes dieser Welt hingegeben hat, so hat er jetzt dich bestimmt, als Gabe Gottes dieser Welt hingegeben zu werden. Du gibst dich als Gabe Gottes an diese Welt hin. Das heißt, was ist letztendlich entscheidend? Entscheidend ist die Liebe. Amen. Bei allem entscheidend ist die Liebe. Entscheidend ist nicht, weißt du, Gott wird nicht eines Tages im Himmel die größten Gaben feiern und sagen, wow, hier kommen die Wunderwirker, wow. Und dann, oh, und hier kommen die Propheten, wow. Ach ja, und hier kommen die Hilfeleister. Hm. Nein, sondern wofür wird es den größten Applaus im Himmel geben? Wow, hier kommen die Liebenden. Wow, hier kommt die Armee der Liebe. Weißt du, das wird die Welt beeindrucken. Und das ist in Wahrheit übernatürlich. Verstehst du? Wenn zum Beispiel Conny vorher das Zeugnis gegeben hat, dass sie früher 3 Tage sauer war wegen bestimmten Dingen und jetzt nur noch 2 Minuten drüber nachdenkt und nicht sauer ist, weißt du, dann ist das offensichtlich ein Zeichen für die übernatürliche Übernahme durch die Liebe. Und das wird von der Welt mindestens genauso übernatürlich wahrgenommen wie eine Heilung. Amen. Kannst du es sehen? Und im Kern ist es sogar so, ohne dass die Welt es vielleicht immer weiß, aber das ist, was sie am tiefsten berührt. Verstehst du? Deswegen sage ich ja immer so, wenn du für einen Kranken betest und er wird nicht sofort geheilt, aber du hast ihn geliebt und du hast ihm die Liebe Gottes weitergegeben, dann ist es trotzdem extrem powerful und extrem wirksam. Und Gott wird diesen Menschen verändern. Verstehst du, siehst mal von der Seite, wenn du, weißt, manche haben ja Angst, für Kranke zu beten, weil sie sagen, ja, und wenn nachher nichts passiert, dann wird Gott verunehrt. Ich sag dir, wenn du den Menschen liebst, während du für ihn betest, oder ihn vorher liebst und hinterher liebst und während du für ihn betest, ihm die Liebe Gottes zeigst, weißt du, dann kannst du gar nichts falsch machen. Und wenn er dann noch geheilt wird, umso besser. Aber selbst wenn er es nicht würde, hat er trotzdem die Liebe Gottes erfahren, und das ist das Wichtigste. Und daran wird er sich trotzdem erinnern. Amen. Also, einfach um dir so eine Perspektive zu geben, ja, in Bezug, weißt du, das wäre jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema, da gehe ich jetzt heute nicht tiefer rein, aber ich werde noch in der Schule da reingehen, also Früchte des Geistes, Gaben des Geistes. Ja. Die Frucht an den Früchten hat Jesus gesagt, werdet ihr sie erkennen, er hat nicht gesagt, an den Gaben werdet ihr sie erkennen. Das ist interessant. Sondern er hat gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die größte Frucht, hat sagt die Bibel immer wieder, ist die Liebe. Sag mal zu deinem Nachbarn, Liebe. Also alles, was du aus Liebe tust, kann niemals falsch sein. Alles, was du in einer Haltung der Hingabe, und das heißt ja Liebe, also Agape-Liebe, verstehst? In einer Haltung der Hingabe an die Menschen tust, alles, was du in dieser Haltung tust, kann niemals verkehrt sein. Amen. Ob du jetzt diakonisch dienst, ob du leitest, ob du lehrst oder ob du Kranke heilst oder ob du Prophetien weitergibst oder ob du in Sprachen redest und auslegst oder was auch immer, wenn du es aus der Liebe heraus tust, aus der Hingabe an die Menschen, verstehst? Und ich meine, das Gegenteil davon wäre, du tust es, um dich selber darzustellen. Zu sagen, schau mal, wie toll ich bin. Ja? Das wäre das Gegenteil von Liebe. Ja? Das gibt es übrigens in allen Bereichen, verstehst du? In der Welt nennt man es bei diesen Gaben, zum Beispiel bei Diakonie, nennt man das dann das Helfersyndrom. Ja? Ein Helfersyndrom ist eigentlich, jemand braucht zur Kompensation seiner eigenen Minderwertigkeit das Gefühl, anderen Menschen zu helfen. Verstehst du? Das ist nicht die Wirksamkeit der übernatürlichen Gabe des Geistes. Sondern die übernatürliche Gabe des Geistes ist immer wirksam durch die Liebe, ist immer wirksam aus der Hingabe heraus. Du dienst nicht, weil du es für dich brauchst. Verstehst du? Du predigst nicht, weil du es brauchst, gehört zu werden oder weil du es so gern hast, dass dir Leute zuhören, sondern du predigst, weil du weißt, es ist meine Gabe und ich gebe mich Gott und den Menschen hin, dass sie von dieser Gabe profitieren. Das heißt, die Liebe ist der Kern. Die Liebe macht es effektiv. Die Liebe macht es wirksam. Die Liebe macht es am Ende im Himmel zu etwas, was Gold, Silber und Edelsteine statt Holz, Heu und Stroh hervorbringt. Ja, deswegen sagt der Paulus, und wenn ich in Engelszungen reden würde und wenn ich all mein Geld den Armen geben würde und so weiter, aber ich hätte dabei nicht die Liebe, dann wäre es nichts. Du sagst ja, wie kann man sein ganzes Geld den Armen geben, ohne zu lieben? Ja, das ist möglich. Amen. Du kannst alle möglichen Motive haben. Verstehst du, manche Menschen, ich meine, es gibt viele Reiche in der Welt, die tun ganz großartig geben, die spenden Millionen für irgendwelche Dinge. Die Frage ist, warum tun sie es? Dass die Leute klatschen und sagen, wow, das ist ein Guter, der darf reich sein, weil der gibt ja auch. Verstehst du? Legitimation vielleicht. Ja? Legitimation für ein Reichtum. Ich sage nicht, dass es immer so ist, verstehst du, aber es könnte so sein. Ja? Und dann ist es wertlos. Wenn es aus der Liebe heraus passiert, dann ist es wirksam. Amen. Dann ist es powerful. Halleluja. Und so ist es bei jeder Gabe. Und wir haben das letzte Mal, da kommen wir noch dazu. Und wir haben das letzte Mal, haben wir ja die Heilungsgabe aktiviert. Wer war das letzte Mal dabei? Die Heilungsgabe, das heißt, wir haben diese Salbung der Heilung aktiviert und wir wollen in dieser Schule im Lauf der Zeit, wir werden jetzt nicht alle Gaben jetzt jede Woche eine andere Gabe aktivieren, das werden wir nicht machen, aber im Laufe der Zeit werden wir alle diese Gaben, die man aktivieren kann, ja, Diakonie kann man freisetzen im Geist, man kann drüber sprechen und dadurch setzt was frei, aber ich kann dich jetzt nicht hier in der Schule in der Diakonie aktivieren, verstehst du? Ich könnte jetzt sagen, ja gut, wer ist jetzt hier pflegebedürftig und dann alle, den pflegt er jetzt, ja, verstehst du? Das funktioniert nicht, das heißt, es ist eine Gabe, die kannst du hier nicht aktivieren. Warum sage ich das? Nicht, dass du eben denkst, nur weil wir hier in der Schule zum Beispiel solche Gaben wie die Heilung oder die Wunderwirkung aktivieren, heißt nicht, dass diese Gaben wichtiger sind als die anderen. Deswegen habe ich diesen ganzen Vorspann dir gegeben, verstehst du? Dass du nicht falsche Schlüsse daraus ziehst. Amen. Nur es gibt halt bestimmte Gaben, die kannst du durch eine einfache Aktivierung im Leib Christi aktivieren. Und dazu gehört zum Beispiel die Gabe der Heilung oder auch die Gabe der Wunderwirkung. Und die wollen wir heute Abend aktivieren. Amen. Bist du da bereit? Halleluja. Frag mal deinen Nachbarn, bist du zum Wunderwirken aufgelegt? Verstehst? Das sind Gaben, die kannst du tatsächlich one-on-one aktivieren in so einem Setting. Und deswegen tun wir das. Aber wie gesagt, nochmal, das heißt nicht, dass diese Gaben bei Glory Life im Herrlichkeitsleben von größerer Bedeutung sind als andere Gaben. Verstehst du? Andere Gaben, die lernst du einfach, indem du es tust. Wie erkennst du oder wie kommst du mehr und mehr in eine übernatürliche Salbung der Hilfeleistung rein, indem du einfach in den Hilfeleistungsdienst gehst, indem du einfach irgendwo anfängst? Wie kommst du rein in eine übernatürliche Salbung der Barmherzigkeit, indem du beginnst, Menschen zu helfen? Das ist ganz einfach. Und genauso ist es auch bei der Heilung. Wie kommst du rein in eine übernatürliche Befähigung, Kranke zu heilen, indem du einfach anfängst, Kranke zu heilen? Ja? Das versuchst zumindest. Kühn bist, ja. Aber du bist ja nicht mehr ein Versucher, sondern du bist jetzt schon einer, dem. Du bist nicht mehr der Versucher. Sondern du bist einer, dem alles möglich ist. Amen. Du bist einer, der auf dem Wort steht. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Ja? Das heißt, es ist dir möglich. Alles ist dir möglich. Sag mal, alles ist mir möglich. Und genauso ist dir auch möglich, Wunder zu wirken. Weißt du, jeder von uns wird zur gegebenen Zeit Wunder wirken, solange diese Gabe im Blick ist. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir diese Gaben stark aktivieren in der Glory Life Schule, weil halt insgesamt im Leib Christi dann wieder in bestimmten Teilen des Leibes Christi wieder das andere Seite des Problems ist, nämlich dass gesagt wird, ja, die übernatürlichen Gaben, die muss Gott souverän schenken. Wir kümmern uns um die Kranken, wir kümmern uns um die Schwachen, wir sind barmherzig, wir sind diakonisch, wir sind dies, wir sind jenes. Und die anderen, die übernatürlichen, die Wunder, die muss Gott dann souverän schenken, wenn er will. Vielleicht will er ja aber heute auch nicht, ja, je nachdem. Ne? Aber das kommt dann dazu, aber das ist ja nicht so wichtig. Verstehst du, das ist verkehrt. Amen. Gott will immer. Amen. Was nicht aktiviert wird, findet auch nicht statt. So einfach. Wenn du in einer Gemeinde bist, in der einfach gesagt wird, ja, wenn Gott will, dann wird er sicherlich auch mal Wunder tun, kannst du davon ausgehen, dass du in einer Gemeinde bist, wo ganz, ganz selten Wunder passieren. Weil das einfach die Haltung ist. Amen. Wenn du aber in der Gemeinde bist, die glaubt, dass jeder Christ Wunder wirken kann und Wunder wirken soll und sogar noch glaubt, dass man diese Gabe geistlich durch den fünffältigen Dienst aktivieren kann, dann bist du wahrscheinlich in der Gemeinde, in der mehr Wunder passieren. Amen. Okay. Also, was ist die Gabe der Wunderwirkung? Das griechische Wort für Wunderwirkung heißt, wörtlich übersetzt in 1. Korinther 12 ist es, Vers 8 oder irgendwo da vorne im vorderen Bereich von 1. Korinther 12, wird diese Gabe der Wunderwirkung aufgezählt. Und im Griechischen steht da wörtlich, Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, der Unterschied, was ist der Unterschied zur Heilung jetzt, wenn wir es aufs Körperliche beziehen? Ja? Wunderwirkung ist ja umfassender. Wunderwirkung ist nicht nur Heilung, ist klar. Ja, Wunderwirkung zum Beispiel, Wunderwirkung war es, als Jesus die 5000 gespeist hat mit den 5 Broten und 2 Fischen. Das war Wunderwirkung. Ja? Als Jesus die Steuern bezahlt hat durch den Goldtaler im Maul des Fisches, war es auch eine Wunderwirkung. Amen. Halleluja. Wie viele wollen das gern aktiviert haben? Okay, in Jesu Namen. Ich setze jetzt die Goldstücksalbung im Fisch frei. In Jesu Namen. Okay. Also es gibt unterschiedliche Bereiche für Wunderwirkung. Es hat immer etwas mit dem Wirken zu tun. Ja, als Jesus zu Petrus sagte, wirf dein Netz nochmal aus in die Tiefe. Da hat er ihm eine konkrete Anweisung gegeben, um das Wunder zu aktivieren. Das heißt, er hat etwas gewirkt. Und genauso im Bereich des Körperlichen, manchmal hat Jesus nicht einfach nur die Hände aufgelegt und die Heilungssalbung fließen lassen, sondern manchmal hat er etwas gewirkt. Ja? Er hat zum Beispiel einen Brei gemacht und jemand ins Auge geschmiert und gesagt, geh zum Teich Schiloah und wasche dich. Ja? Und dann war er geheilt. Ja? Das war eine Wunderwirkung im körperlichen Bereich. Ja, Wunderwirkung hat immer etwas mit einer Betätigung zu tun. Ja, irgendetwas wird betätigt. Ja. Manchmal folgen dir einfach Wunder, ohne dass du irgendwas betätigst. Verstehst du? Das ist dann nicht unbedingt die Gabe der Wunderwirkung, sondern manche Sachen folgen dir einfach. Wenn jetzt einfach zum Beispiel sich Goldstaub auf dem Teppich manifestiert oder so, das ist nicht was du aktivieren kannst in irgendeiner Weise. Ich meine, klar, du kannst von zu Hause ein bisschen Goldstaub mitbringen und sie in der Gegend verstreuen. Das ist aber keine übernatürliche Aktivierung. Aber ansonsten kannst du das nicht aktivieren, sondern das kann Gott nur souverän machen. Ja? Aber er macht es, Halleluja. Sag mal, er macht es. Ich nenne es den Spielplatz der Engel. Halleluja. Aber manche Dinge kannst du aktivieren. Und das ist die Wunderwirkung. Manche Dinge werden aktiviert. Jetzt, ich mache dir ein Beispiel im Bereich der Heilung, weil da kannst du es gut sehen. Das letzte Mal haben wir die Gabe der Heilung aktiviert. Also jetzt Beispiel. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ich sag mal, Halswirbelprobleme hat. Ja? Schmerz in der wer ist heute Abend hier und hat Halswirbelprobleme? Irgendwie kann sein Hals nicht richtig drehen oder Schmerzen im Hals. Gibt es irgendjemand? Seid ihr alle geheilt? Preist den Herrn, okay. Schnell testen, ja, vielleicht bei mir. Okay, niemand, okay. Also gut, dann können wir das kann ich es damit heute Abend nicht demonstrieren. Aber doch, ich demonstriere es trotzdem damit, weil da kann man es so gut plastisch zeigen. Ich nehme jetzt mal an, die Irme hätte Halswirbelproblem. Ja? Ich nehme jetzt mal an, also das hast du nicht, aber komm mal her. Jetzt schau, jetzt pass auf, nur um dir den Unterschied zu demonstrieren. Wenn ich jetzt mit der Gabe der Heilung, darfst du mir das so gegenüberstellen, wenn ich jetzt mit der Gabe der Heilung einfach wirke, dann geht es einfach darum, die Heilungssalbung in den Hals fließen zu lassen, okay? Also sage ich, gut, lege ich meine Hand da drauf, ja? Halleluja. Vielleicht wirst du noch von was anderem geheilt nebenher. Ja? Und sagst, okay, da wo die Heilung hin muss, gehe ich mit meinen Händen hin, damit die Heilungssalbung fließen kann, hinten auf der Wirbelsäule, hier vorne, weil oft hängt es hier mit den Knochen auch zusammen, hier mit den Kieferknochen, lege ich da meine Daumen vors Ohr und dann setze ich die Heilungssalbung frei. Einfach die Heilungssalbung frei, okay? So, gut. Halleluja. Preist den Herrn. Gut. Und pass auf, die Gabe der Wunderwirkung beginnt in dem Moment, wo ich beginne, etwas zu aktivieren. Also wo beginnt die Gabe der Wunderwirkung? Wenn ich jetzt nicht nur sage, so, ich setze jetzt die Heilungssalbung frei, dass sie jetzt in diese Wirbelsäule reinfließt, sondern wenn ich jetzt sage, so, ich befehle jetzt diesen Wirbeln, den Nerven, Bändern, Sehnen und so weiter, allen in die Ordnung Gottes zu kommen, in Jesu Namen. Und jetzt drehe ich den Hals und ich drehe den Hals und ich drehe den Hals und ich drehe nach oben. Und ich drehe nach unten, ohne Gewalt, ist immer wichtig, immer schön in der Salbung bleiben. Halleluja. Okay, so, und dann sage ich, so, wie fühlt es sich jetzt an? Preist den Herrn, wunderbar, sehr gut. Okay, darfst du wieder hinsetzen. So. Hast du das gesehen? Ich wollte einfach dir deutlich machen, wo es ins Wirken hineingeht. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir ein anderes Beispiel, hat irgendjemand Probleme in der Brustwirbelsäule? Brustwirbelsäule. Du? Okay, komm her. Okay, das ist super. Preist den Herrn. Also pass auf, bei der Brustwirbelsäule ist genau das Gleiche. Du kannst durch die Salbung der Heilung, das ist ja hier, ne? Du kannst einfach sagen, so, ich lasse jetzt einfach die Heilungssalbung in die Brustwirbelsäule rein, ja? So, Heilung, Heilung, Heilung, Heilung. Du kannst trotzdem auch noch locker bleiben dabei, Spaß haben. Ach so, ich meinte jetzt mich eigentlich, aber du auch. Da hast du auch noch ein Problem. Warum hast du dich denn nicht gemeldet? Je länger ich dir zugehört habe, umso mehr habe ich es gemeldet. Sehr schrecklich. Ja, es kommt aber wahrscheinlich von der Brustwirbelsäule. Aber gut, wir kümmern uns drum. So, also so kannst du die Heilungssalbung freisetzen. Wunderwirkung beginnt dann, wenn du etwas aktivierst. Also Gabe der Wunderwirkung im Bereich der Brustwirbelsäule aktiviere ich immer so. Da sage ich dann zu den Leuten, streck deine beiden Arme aus. Ja, mach deine beiden Arme zusammen. So, und dann siehst du zum Beispiel jetzt hier, dass die beiden Arme unterschiedlich lang sind. Ja, das heißt, siehst du es? Also du kannst es dann, genau, du kannst es den Leuten zeigen, indem sie so machen, ja, dann siehst du es, ja. Das hängt nicht damit zusammen, dass deine Arme unbedingt unterschiedlich sind, sondern es hängt damit zusammen, dass in der Brustwirbelsäule, es kommt von der Brustwirbelsäule, da was verschoben ist, ja. Okay, also was machst du in der Gabe der Wunderwirkung? Du aktivierst es, indem du jetzt reinbefehlst und sagst, so, im Namen Jesus befehle ich jetzt, wow, den Brustwirbeln in die Ordnung Gottes zu kommen, Bandscheiben, guck mal, jetzt wächst es da raus, siehst du das? Jetzt wächst es da raus, ja, es bewegt sich jetzt. Wow, jetzt geht's wieder zurück, ja? Halleluja. Gott reguliert es jetzt ein. Das ist jetzt die Gabe der Wunderwirkung im Prinzip, die beginnt. Du hast begonnen mit der Heilungssalbung, jetzt bist du in der Wunderwirkung. Halleluja. Das heißt, sämtliche Wirbel, Sehnen, Nerven, Bänder im Brustwirbelbereich kommen jetzt in die Ordnung Gottes. Du kannst locker lassen, die Arme. Genau. Also, die Hände kannst du ausgestreckt lassen, sodass man sieht. Aber so, das kannst du das Gewicht da voll drauf lassen. So, in Jesu Namen. Und dann lässt du einfach Gott, die Gabe der Wunderwirkung lässt du einfach jetzt so lang wirken, bis diese Arme stoppen, ja, bis nichts mehr passiert, bis sich nicht mehr bewegt, weil solange es sich noch bewegt, ist Gott noch am Einregulieren. Ja. Das ist wie ein Orthopäde, gell, Elmar? Ja. Chiropraktiker, göttlicher Chiropraktiker, Halleluja. So, ich glaube, bei dir ist schon ziemlich, ziemlich ruhig. Ja. Jetzt geht es nochmal zusammen. So, schau es nochmal. Jetzt passt. Ja. Amen. Halleluja. So, und jetzt pass auf. Jetzt teste mal, wie es jetzt ist. Wie fühlt es sich an? Gut. Alles klar. Du hast es echt gespürt, gell? Du hast es also echt gespürt. Also mit anderen Worten, es ist echt. Ja. Ich bin noch ein bisschen betrüppelt. Echt, das war ja krass. Amen. Halleluja. Das ist die Wirksamkeit der Wunderwirkung. Amen. Gebt mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Genau das Gleiche ist es. Zum Beispiel letzten Sonntag im Fitnessstudio, als ich nach dem Gottesdienst ins Fitnessstudio gegangen bin, habe ich einen Mann gehört, der sich mit einem anderen unterhalten hat und gesagt hat, er hat irgendwie in seiner Schulter, hat er vor Jahren einen Unfall gehabt und da hat er seine Sehne angerissen irgendwie. Und seitdem ist es immer so, normalerweise hat er keine Probleme, aber wenn er eine bestimmte Zahl von Sätzen beim Gewicht macht, dann fängt irgendwann die Schulter an zu blockieren. Ja? So, dann bin ich zu dem Mann hingegangen und habe gesagt, du hast Schulter, also ich kenne den sowieso, du hast Schulterprobleme und so weiter. Und dann habe ich ihm das ein bisschen erklärt und dann habe ich einfach meine Hand auf seine Schulter. Hat irgendjemand Schulterprobleme gerade aktuell? Okay, Nadja, komm. Dann habe ich einfach meine Hand auf seine Schulter gelegt, so, und habe die Heilungssalbung freigesetzt. Ich konnte in dem Moment nicht Wunder wirken, weil es gab ja keine Einschränkung in dem Moment. Ja? Es gab nichts zu wirken, sondern es gab nur die Salbung. Das Ergebnis werde ich dann von ihm hören, wenn er das nächste Mal wieder so entsprechende Sätze gemacht hat, und seid ja nicht gesehen. Das ist also die Heilung ist, ich lasse einfach die Salbung rein. Ist es überhaupt das Schultergelenk da? Ja, okay, gut. Dann setzen wir jetzt die Heilungssalbung frei. In Jesu Namen. Okay, das ist die Heilungssalbung. So, die Gabe der Wunderwirkung wird dann aktiv. Hast du Schwierigkeiten, den Arm zu bewegen? Nee, ich frage mal, hast du Schwierigkeiten? Ja, okay, gut. Pass auf, dann mache ich es so. Wunderwirkung ist dann, ich nehme den Arm, sage jetzt in Jesu Namen, befehle ich diese Sehnen, Bänder, Nerven, alles, was die Schulter betrifft, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Ich setze die kreative Kraft Gottes frei. Ja, alles, was abgenutzt ist, abgeschabt ist oder wie auch immer, jetzt rekreiert in dem Namen von Jesus. Dann ziehe ich so ein bisschen dran. Ja? Warum ziehe ich dran? Weiß ich auch nicht. Du kannst auch was anderes machen. Du kannst auch draufspucken. Ja. Jesus hat es manchmal gemacht. Er hat die Wunder manchmal aktiviert durch Spucken. Ja? Das ist so. Und dann, was ich dann meistens mache bei Schulter ist, dann sage ich einfach so, und in Jesu Namen setze ich jetzt diesen Arm frei, vollkommen sich normal zu bewegen, in Jesu Christi Namen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. Wie fühlt sich das an? Gut. Halleluja. Amen. Ist anders. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Was war das? Ich aktiviere, verstehst du? Nicht unsensibel, wenn ich weiß, die Person kriegt Schmerzen, verstehst du? Dann stoppe ich, ja? Aber die Gabe der Wunderwirkung sieht im Glauben den Arm als geheilt. Das heißt, ich aktiviere die Bewegungsfähigkeit. Ja? Ich aktiviere es. Ja? Das ist die Wunderwirksamkeit. Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringt. Amen, kannst du sehen. Das heißt, und ich sage jetzt nicht, dass du das immer genauso machen musst, wie ich dir das jetzt gerade demonstriert habe, aber du kannst es so machen. Also bei mir funktioniert es eigentlich immer so. Ja? Aber vielleicht funktioniert es bei dir anders. Wie gesagt, du darfst auch spucken oder sonst was machen. Du darfst auch sagen, hey, mach einen Kopfstand und du bist geheilt. Ja? Die Bestätigung ist dann immer die, dass es funktioniert. Ja? Das ist ganz einfach. Ja? Okay, das heißt, es geht darum, um den Unterschied, du aktivierst etwas. Ja? Beispiel beim Ohr zum Beispiel, wenn ich für Ohren bete. Wer hat schon mal gesehen, wie ich für Ohren bete? Ja, manchmal lege ich einfach nur die Hand auf, ja, befehle, dass das Ohr geheilt ist. Aber oft ist es auch so, dass ich was aktiviere. Das heißt, ich frage zum Beispiel, welches Ohr hört schlechter als das andere? Dann sage ich, gut, dann beten wir erstmal für das schlechtere Ohr, das schlechter hört als das andere. Und dann sage ich so, halt das Gesunde zu, hör, wie du mit dem Gesunden hörst, vergleiche es mit dem Schlechten. Dann gehe ich zum schlechten Ohr hin. Manchmal stecke ich meinen Finger ins Ohr. Das ist auch eine Form der Aktivierung. Ja. Da kannst du auch ein Taschentuch dazu nehmen, wenn dir das sonst unangenehm ist. Und dann befehle ich dem Ohr in die Ordnung Gottes zu kommen. Dann schnallt sie vielleicht nochmal mit den Fingern oder wie auch immer. Und dann sage ich so, und jetzt testen wir es, wie jetzt der Unterschied zwischen beiden Ohren ist. Das ist eine Aktivierung, die eigentlich fast immer bewirkt, dass das vorher schlechtere Ohr nachher gleich gut hört wie das gute Ohr. Ja? Oder wenn beide Ohren schlechter waren, dann mache ich es bei beiden Ohren, je nachdem. Aber so aktiviere ich die Ohrheilung, ja? Okay? Wir wollen jetzt heute Abend diese Wunderwirkung aktivieren. Wer von euch ist denn hier und hat ein Problem noch mit der Brustwirbelsäule? Gibt es da noch jemanden? Okay, ja, meldet euch nur. Ihr kommt jetzt nicht zu mir nach vorne, ihr wollt es nur einfach wissen. Okay, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, gibt es da noch ein Problem? Also du hast jetzt ein Problem mit der Halswirbelsäule, okay. Okay, alles klar, ja, komm, machen wir komplett, gut, alles klar. So, die beiden Dinge habe ich jetzt gerade demonstriert. Ja? Also wer von euch, die hier sind, hat sonst noch nie bei einer Aktivierung teilgenommen, die ich sonst schon gemacht habe. Also zum Beispiel, was ich auch schon aktiviert habe, ist, ich habe aktiviert die Heilung von Fußgewölben oder die Neukreierung von Fußgewölben. Das ziehst du im Glauben dieses Fußgewölbe, streichst dem Fußgewölbe entlang. Ja? Oder was ich auch schon aktiviert habe, eben, das kennst du wahrscheinlich, Lendenwirbelprobleme. Was machst du bei Lendenwirbelproblemen, um es zu aktivieren? Du lässt die Beine auswachsen. Ja? Oder Beispiel Hüfte. Ja? Hüfte, okay, ne, das wird sonst zu viel, wenn ich es jetzt auch noch demonstriere, aber weil ich möchte, dass wir noch beten füreinander. Ja, super, komm schon dran. Es wird für alles gebetet, was ich jetzt sage. Nur ich möchte, dass ihr aktiviert werdet. Bei Hüfte kannst du die Heilungssalbung freisetzen, indem du einfach die Hände auflegst und die Heilungssalbung freisetzt. Oder aber du kannst in der Gabe der Wunderwirkung wirken. Dann, insbesondere dann mache ich das, wenn die Hüfte eine Fehlstellung hat, dann befehle ich den Knochen, dem Becken und den Hüftknochen zu rotieren, sich zu bewegen und in die Schöpfungsordnung Gottes zu gehen. Und meistens, ohne dass die Person irgendwas macht, die steht dann da und sagt, wow, was passiert? Und dann bewegt sich das da. Ja? Aber die merkt, das bin nicht ich, also weder bin es ich, noch ist die Person das, die es bewegt. Gott beginnt diese Beckenknochen zu rotieren. Ja? Und wenn das zu Ende ist, dann sage ich so, wie sieht es jetzt aus? Wie fühlt es sich an? Und dann ist die Heilung da. Ja? Das ist die Wunderwirkung im Bereich der Hüfte. Okay, also wer war noch nie bei einer Aktivierung bisher dabei? Aber du hast jetzt gerade gesehen, wie es funktioniert mit der Halswirbelsäule und du hast gesehen, wie es funktioniert mit der Brustwirbelsäule. Wer war noch nie bei einer Aktivierung sonst dabei? Okay, du? Sonst waren alle schon mal dabei bei einer Aktivierung? Hä? Also bei einer Aktivierung, die ich gemacht habe, wo ich entweder dir gezeigt habe, wie man für ein Fußgewölbe betet, wie man für Lendenwirbelsäule betet, wie man für etwas betet, was ich jetzt gerade nicht gezeigt habe. Darum geht's mir jetzt. Ne? Also für etwas, was ich jetzt gerade nicht gezeigt habe. Ihr auch, ja, okay. Also jetzt pass auf, jetzt machen wir es einfach so. Diejenigen, die entweder Brustwirbel- oder Halswirbelprobleme haben, weil das habe ich gerade gezeigt, wie es geht. Ich will einfach nur das damit bezwecken. Diejenigen, die Brust- oder Halswirbelprobleme haben, ihr steht jetzt mal auf. So, und die jetzt zugeschaut haben, aber sonst noch nie bei einer Aktivierung dabei waren, ihr geht jetzt auf jemanden zu, der jetzt steht, okay? Geht einfach auf jemanden zu, die sich gerade gemeldet haben, geht auf jemanden zu. Okay, jetzt ist deine Gelegenheit, aktiviert zu werden. Ne? Jetzt, ja, geht jetzt auf sie zu. Geht jetzt auf sie zu. Noch nichts machen, noch nichts beten, sondern geht auf sie zu. Das ist noch nicht das Ende der Aktivierung oder noch nicht der Anfang, aber ihr geht auf jemanden zu. Ich möchte einfach, dass jeder jemand hat. Hast nicht du dich auch gemeldet, dass du noch nie dabei warst? Du hattest die, ja, dann geh auf die, hinter dir steht jemand, die Gebet braucht. So, okay, also ihr habt jetzt schon jemanden. So, jetzt machen wir Folgendes. Wer hat schon mal gesehen, wie ich Hüftheilung aktiviert habe? Wer war da schon mal dabei? Okay, wer hat ein Hüftproblem hier? Okay, so, alle, die ein Hüftproblem haben, steht mal auf. Erik, hast du gesehen, wie man Hüfte heilt? Warst du da schon mal dabei? Dann kannst du nämlich gleich, dann betet er zuerst für dich und dann du für ihn, okay? Gut, so, hier sind noch Hüftprobleme. Geht die anderen, die schon mal gesehen haben, wie man für ein Hüftproblem betet, geh auf das Hüftproblem zu. Also die Person, meine ich. Okay, ja, auf, schnell, sonst dauert es zu lang. Geht auf jemanden zu, ja, genau. Okay, so, hat jeder jemand? Gut, Hüftprobleme. So, wer war schon mal dabei, als ich Lendenwirbelsachen aktiviert habe? Wer war da schon mal dabei? Okay, gut. Wer hat ein Lendenwirbelproblem momentan? Du auch, okay. Dann musst du gleich dafür auch noch beten. Okay, ihr betet füreinander dann, okay. Wer ist noch, der ein Lendenwirbelproblem hat? Steht mal auf, alle mit Lendenwirbelproblem. So, jeder, der weiß, wie man für ein Lendenwirbelproblem die Wunderwirkung aktiviert, geh einfach auf, ich glaube, es ist eh nur noch jetzt er, geh einfach auf ihn zu. So, und aktiviert es. So, aber wartet noch, wir machen es gemeinsam, weil wir wollen die Gabe der Wunderwirkung aktivieren. So, was haben wir noch vergessen? Wer war schon mal dabei, oder genau, gerade eben habe ich es demonstriert mit der Schulter, das habe ich gerade eh demonstriert. Wer hat ein Schulterproblem noch? Gibt es noch jemanden mit einem Schulterproblem? Nee? Okay, gut, dann lassen wir das weg. Wer war mal dabei, als ich die Fußgewölbe-Neukreierung aktiviert habe? Okay, wer braucht noch ein neues Fußgewölbe? Du brauchst alles, hä? Halleluja. Erika, kriegst du also, du brauchst ein neues Fußgewölbe? Okay. Noch jemand, der ein neues Fußgewölbe braucht? Noch jemand? Nur noch der Beat und er? Okay, gut, die anderen, die waren alle schon mal im Gottesdienst und sind geheilt worden. Okay, gut, also jemand, der zugeschaut hat, wie man Fußgewölbe aktiviert, geht zum Beat. Ja, kannst du? Genau, gehst zum Beat. So, was haben wir noch? Lendenwirbel habe ich schon gesagt. Schwerhörigkeit. Wer hat das schon mal zugeschaut in der Aktivierung, wie ich Schwerhörigkeit aktiviert habe? Okay, wer hat noch ein schwerhöriges Ohr? Da? Noch jemand? Du auch? Okay. Also, mit wem betest du gerade? Mit ihr. Du hast es schon mal mitbekommen, wie ich für schwerhörige Ohren gebete. Ja, aber dann kannst du auch für schwerhörige Ohren dann auch noch beten. Ja? Ist doch cool. Okay. So, Marion, du brauchst noch Gebet fürs Ohr. Ja. Wer betet für die Marion fürs Ohr? Befiehlt. So, gut. Okay. So, was haben wir noch im Angebot? Hüfte habe ich schon gesagt, gell? Okay. Gut, sind immer noch einige untätig, ja? Okay. Okay. Wer hat sonst irgendwo eine Bewegungseinschränkung noch in seinem Körper? Steht ihr mal auf, wer sonst noch eine Bewegungseinschränkung irgendwo in seinem Körper hat? Okay, da ist noch jemand. So, ihr anderen, ihr lasst euch jetzt einfach vom Geist leiten, oder beziehungsweise eine Person geht noch zur Deborah, ja? Und wir wollen jetzt einfach, ich glaube, das war es dann erstmal für heute, was die Aktivierung angeht. Oder gibt es noch jemanden, der eine Bewegungseinschränkung hat oder einen akuten Schmerz noch irgendwo im Körper? Ja, das Problem ist immer in diesen Schulen, je länger die gehen, umso weniger Opfer gibt es. Also Leute, mit denen man üben kann, weil alle immer geheilter werden. Halleluja, weißt du, Herrn. Was hast du? Knie, okay. Gut, super. Pass auf, dann kannst du für sie da beten, ja? Wichtig ist einfach, und all die anderen, pass auf, all die anderen, mach's einfach so, dreh dich einfach zu jemand hin und sag, kann ich für irgendwas für dich beten, okay? Für irgendwas. Und tut euch einfach zu zweit zusammen. Ich möchte einfach, dass jeder aktiviert ist, ja? Okay, und dann machen wir Folgendes, dann, Achtung, einfach wendet euch einander zu, dann machen wir Folgendes. Genau, Anita und ihr, genau. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt aktiviere ich, bevor ihr betet, pass auf, bevor ihr betet, werde ich jetzt von hier vorne die Gabe der Wunderwirkung aktivieren. Und dann lasst ihr euch vom Heiligen Geist leiten. Wenn ihr irgendeine Sache habt, die ihr bereits demonstriert bekommen habt, wie man das beten kann oder wie man das aktivieren kann, dann würde ich euch empfehlen, das auch so zu machen, weil das gibt euch erstmal Sicherheit. Aber wenn ihr mit irgendetwas zu tun habt, wo ihr jetzt vielleicht noch nie demonstriert gesehen habt, wie das geht, dann lasst dich einfach vom Heiligen Geist leiten, wie du dieses Wunder aktivierst, okay? Als erstes setzt du die Salbung Gottes frei und dann befiehlst du den Knochen, Sehnen, Bändern, was auch immer, das Problem ist, dem Fußgewölbe, dem Ohr oder was auch immer, in die Ordnung Gottes zu kommen, und dann aktivierst du diese Heilung, geführt vom Heiligen Geist. Und dafür bete ich jetzt, dass diese Salbung jetzt sich hier überall im Raum freisetzt und dass diese Salbung der Wunderwirkung überall hier im Raum Raum gewinnt. Okay? Okay, also halt noch nicht. Moment. Ich bete erst von vorne und dann legt ihr los. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir für die Gabe der Wunderwirkung, die Jesus Christus erkauft hat am Kreuz von Golgatha. Und als er auferstanden ist und in den Himmel gegangen ist, hat er diese Gabe seinem Leib gegeben. Und Vater, im Namen Jesu Christi setze ich jetzt diese Gabe der Wunderwirkung überall hier im Raum frei, in jedem Einzelnen, Vater. Ich danke dir, Herr, für die Kreativität des Geistes in jedem Einzelnen, Herr, die jetzt aktiviert wird. Ich danke dir, Heiliger Geist, für hörende Herzen. Ich danke dir, Heiliger Geist, für den Fluss des Geistes, sensible Herzen, Herr, für hörende Ohren in Jesu Namen und gehorsame Ausführer dessen, was du zeigst, gerade jetzt in dem Namen Jesu Christi. Und ich danke dir, Herr, dass gerade jetzt hier überall im Raum Wunder zu geschehen beginnen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. So, und jetzt legst du los, jetzt betest du, jetzt legst du die Hände drauf, jetzt aktivierst du die Wunderwirkung in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Sprich rein in den Bereich. Sprich rein, lass die Arme auswachsen, Beine auswachsen. Leg die Hand auf die Ohren. Was auch immer es ist, aktiviere die Salbung. Aktiviere es mit dem Fußgewölbe, lass ihn den Schuh ausziehen und sieh im Glauben dieses Fußgewölbe sich bilden. Fahr mit den Fingern entlang in Jesu Namen und sieh es sich bilden. In Jesu Namen. Lass ihn die Beine ausstrecken und befiehl im Namen Jesus, jetzt den neuen Knochen sich zu formen, neue Knochen sich zu bilden, sehen. Sehnen, Bänder, Nerven, Hörnerven in Jesu Christi Namen jetzt sich neu zu bilden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Trommelfelle, Gehörknochen in Jesu Namen, bildet euch neu durch die Kraft des Heiligen Geistes jetzt in Jesu Namen. Wow, in Jesu Namen. Danke, Vater. Wirbelsäulen, kommt in die Ordnung Gottes. Wirbel, Sehnen, Bänder, in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Knie in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Jetzt, jetzt befehlen wir, in den Wirbeln in die Ordnung Gottes zu kommen durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Aktivier es jetzt. Aktivier es jetzt. Befiehl den Armen, auf die gleiche Länge zu wachsen. Befiehl den Beinen, auf die gleiche Länge zu wachsen. Und dann lass es den Heiligen Geist tun. Und solange es sich bewegt, solange lass es sich bewegen. Und wenn es stoppt, dann check es. Und dann halte im Glauben Ausschau nach der Heilung. Dann check es. Dann check es. In Jesu Namen. Check es dann. Halleluja. Ja, jetzt geh rein. Jetzt kommst. Jetzt geh rein in die Wunderwirkung. Jetzt geh rein in Jesu Namen. Jetzt geh rein in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt beginn es zu aktivieren. Das gehört immer dazu. Zur Wunderwirkung gehört das Aktivieren. Das heißt, lass die Person etwas tun, was sie vorher nicht tun konnte. Beim Ohr, schnips mit dem Ohr, während das gesunde Ohr zugehalten wird, oder schnips bei beiden Ohren, frag, ob es jetzt lauter ist. Einfach tu etwas, was vorher nicht möglich war, und check es aus. Halleluja, check es aus. Jetzt ist Wunderwirkung. Jetzt ist Wunderwirkung überall hier im Raum. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Halleluja. Schmerzen weichen, völlig normale Bewegungsfähigkeit ist freigesetzt. In Jesu Namen, Halleluja. Und wenn du merkst, dass sich was verändert hat, dann wink einfach mal mit der Hand und gib Jesus die Ehre. Halleluja, da hat sich was verändert, da hat sich was verändert. Wink einfach mit der Hand, check es, check es, check es, check es, check es, check es, check es. Was zu checken ist, natürlich ist nicht alles immer sofort zu checken, aber das, was zu checken ist, check es, check es. Jetzt ist die Zeit zu checken, weil länger musst du nicht beten. Wenn für die eine Person gebetet ist und die Sache ist in Ordnung, dann bete für die andere Person, wenn die andere Person auch noch was hat, okay? Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Okay, zweite Runde für die andere Person entweder, oder wenn bei einer Person es noch nicht 100% gut ist, sprich's noch ein zweites Mal rein, okay? Sprich's noch ein zweites Mal rein. In Jesu Namen. Los geht's. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Wow. Wow. Kraft der Wunderwirkung. In Jesu Namen. Salbung der Wunderwirkung. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Check es. Wow. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt die vollkommene Schöpfungsordnung Gottes frei. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Okay. Halleluja. So. Jetzt nochmal checken. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wichtig ist immer, dass du den Leuten sagst, halt Ausschau nach der Heilung. Halt Ausschau nach dem Wunder, nicht nach dem Schmerz, nicht nach dem Problem, sondern halt Ausschau nach der Heilung. Weil du bewegst sie, auch die Person selber bewegt sich im Glauben da hinein. Wunderwirkung hat sehr stark etwas mit der Gabe des Glaubens auch zu tun. Die wirken meistens miteinander. Glaube und Wunderwirkung wirken meistens ineinander. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Jetzt möchte ich einfach mal sehen, bei wem hat sich jetzt was verändert, beziehungsweise wer ist jetzt geheilt, oder wo ist jetzt einfach die Wunderwirkungsgabe bereits überprüfbar wirksam geworden. Winkt einfach mal mit der Hand. Hier, 1, 2, 3, 4. Halleluja. Wo noch? Winkt einfach mit der Hand. Bei dir auch 5. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bei wem ist noch jetzt? Bei wem ist noch jetzt noch zu checken, dass sich was verändert hat? Halleluja. Jetzt ist die Zeit, es zu checken. Jetzt ist die, wow. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ganz locker. Du musst es nicht machen. Ganz locker. Halleluja, genau. Halleluja. Preis den Herrn. Die ganze Hüfte kommt in die Ordnung Gottes. Amen. Ist super. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Für ein paar wird noch zu Ende gebetet. Das ist auch gut. Ist okay. Aber ich möchte ganz kurz einfach ein paar Zeugnisse hören, was sich jetzt verändert hat. einfach bei denen, wo was passiert ist, du hattest dich gemeldet, glaube ich, oder wer war es? Nee, bei dir ist es passiert, genau. Halleluja. Einfach bei jedem, wo sich jetzt was verändert hat, komm einfach ganz kurz nach vorne und erzähl, was passiert ist. Einfach erzähl, was sich jetzt verändert hat. Okay, was ist bei dir passiert? Also bei mir ist das... Ich brauche das Mikro. Das Skoliose. Ein bisschen lauter. Skoliose in der Brustwirbelsäule, das ist manchmal alles verspannt hier und okay. Und jetzt ist total leicht. Also ich Halleluja. Bin Gummi, wie wenn alles was Gummi wäre. Was hast du gemerkt? Wurde bei dir die Brustwirbelsäule gemacht mit den Armen? Ja, aber ich glaube, das war das Problem. Nicht irgendwie, dass die Verspannung halt. Okay. Die Wirbel immer, wie wenn das so Verhärtung drin wäre. So okay. Und jetzt ist alles leicht. Wie Gummi. Das ist alles Amen. So. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Amen. Bei wem ist nochmal? Bei dir ist auch? Ja, was hat sich bei dir jetzt verändert? Ich habe vor 2 Tagen bin ich mit dem Fahrrad gestürzt und habe irgendwie lauter Prellungen gehabt oder habe mich einfach schlechter bewegen können wie jetzt. Okay, und was ist jetzt passiert? Ist besser oder ist eigentlich gut. Ist gut. Halleluja, Amen, eigentlich. Also eigentlich ein Wunder, Halleluja. Amen, danke Jesus. Danke Jesus. Bei wem hat sich noch was? Bei wem hat sich jetzt noch was verändert? Was ist bei dir passiert? Ich muss erst heute Abend noch testen, aber ja? Bei mir war die Becken schief gestellt. Also okay. Hattest du da Schmerzen, oder? Mhm, ja. Und jetzt, was ist jetzt passiert? Ja, also ich merke, dass es lockere ist. Ja? Genau. Halleluja. Ja. Wow. Und was willst du jetzt noch testen, ob die Fehlstellung sich korrigiert hat? Genau. Das kann sie erst vorm Spiegel richtig sehen. Ja, genau. Amen. Aber wenn jetzt die Schmerzen weggegangen sind, dann glaube ich auch, dass die Fehlstellung also korrigiert ist. Dass es da hinten schon anfängt, lockerer zu werden. Halleluja. Amen. Gott hat deine Hüftgelenke in die richtige Ordnung gebracht. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Wow. Halleluja. Wer hat noch eine Veränderung jetzt gemerkt? Was ist bei dir passiert? Also ich hatte in der Halswirbelsäule Probleme und in der Brustwirbelsäule hatte mich nicht getraut, nach vorne zu kommen. Amen, aber du wirst trotzdem erwischt. Ich werde trotzdem erwischt, genau. Und es ist jetzt alles wieder gut beweglich und auch hier in der Brustwirbelsäule, also ist ganz leicht wieder. Wow, Amen, danke Jesus, Halleluja. Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule ist korrigiert worden. Hat noch jemand was er jetzt, genau, was ist bei dir passiert, Aurelia? Hinten immer so wie eine Blockade gehabt. Ja, in der Lendenwirbelsäule. Ja, und dann ist super alles. Also wurden bei dir, Halleluja, wurden bei dir die Beine rausgewachsen? Waren die Beine unterschiedlich lang bei dir? Das weiß ich nicht. Das wurde nicht getestet? Nee. Okay, sondern einfach nur die Hand draufgelegt? Also mit Händen und dann ist... war es mehr in der Brustwirbelsäule, nicht so sehr in der Lendenwirbelsäule. Ja, genau. Okay, okay. Und dann auch so, habe ich so Schmerzen, das ist alles einwandfrei. Und jetzt ist alles einwandfrei, Halleluja. Und vorher konnte sie nicht runterbücken, bück dich nochmal runter. Halleluja, wow, danke Jesus. Da war eine Blockade vorher. Ja. Und jetzt ist die Blockade weg. Ja. Amen, danke Jesus. Wow, so viele Wunder. Halleluja, du strahlst aus, ist bei dir was passiert? Was ist bei dir passiert? Rechtes Ohr, ich höre viel besser auf dem rechten Ohr. Wow, hat es gehört, Halleluja, Schwerhörigkeit, Amen. Und du hattest vorher auf dem rechten Ohr schlechter gehört als auf dem linken? Ja, das linke war ganz gut. Linke, ja. Und jetzt hörst du auf dem rechten wieder gleich wie auf dem linken? Nicht ganz gleich. Aber fast. Passt. Amen, der Rest kommt noch. Weißt du, wenn die Wunderwirkung wirksam geworden ist, dann ist es dabei zu wirken. Halleluja. Und somit wird auch von uns die restlichen paar Prozent, aber du sagst, es ist deutlich besser geworden. Ja, Amen. Besser. Halleluja. Halleluja, Amen, Halleluja. Schwerhörigkeit weicht, Halleluja, preist den Herrn. Und was ist noch passiert? Und wegen der Hüfte, ich laufe viel besser, sicherer. Wow, hast gerade getestet. Ja. Amen. Lauf mal so schnell du kannst. Halleluja. Wow. Wow. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm her. Yes. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Das ist die Gabe der Wunderwirkung. Sag mal, die Gabe der Wunderwirkung ist in mir. Und sie wird wirksam. Durch die Salbung Gottes auf mir, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und jetzt machen wir 7 Minuten Pause und dann gibt es die zweite Stunde. Halleluja.